Schön. Hallo, guten Tag. Schönen guten Tag. Polat ist mein Name. Ich bin auf dieser Station als Assistentärztin tätig und würde gerne Ihnen ein Anamnesegespräch führen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, Hauptsache, dass ich Hilfe bekomme. Das ist ja wichtig. Okay. Bevor wir über Ihre aktuellen Beschwerden sprechen, werde ich zuerst Ihre persönlichen Daten erfahren. Wie heißen Sie? Ich heiße Petra Franke. Petra Franke. Können Sie bitte Ihren Nachnamen buchstabieren? Ja, Franke. I, ups. E Mit am Ö. Ende. E. Okay. Wie alt sind Sie, Frau Franke? Ich bin 40 Jahre. Wann sind Sie genau geboren? Am 8.7.82. Wie viel wiegen Sie? 80 Kilo wiege ich. Wie groß sind Sie? 1,73 Meter. 73. Okay, Frau Franke. Was für eine Beschwerden haben Sie? Wie kann ich für Sie helfen? Ja, ich habe seit heute, also ja, eigentlich hat das gestern nach dem Mittagessen hat es angefangen, dass ich solche Schmerzen hatte, und zwar im Bauch. Und das hat ausgestrahlt bis in den Rücken und in die Seiten rein, dass ich schon gedacht habe, oh, was ist denn jetzt los? Also ganz, ganz heftige Bauchschmerzen. Und ja, mir ist auch schlecht gewesen. Und das waren richtig, richtig heftige Schmerzen. Ja? Und ich habe dann wohl mal 800 Milligramm Ibuprofen genommen. Dann ist es ein klein wenig besser gewesen. Aber insgesamt geht es mir also gar nicht gut. Ne? Und mir ist so schlecht. Und heute Morgen musste ich mich dann auch übergeben. Dann habe ich gedacht, jetzt gehe ich doch ins Krankenhaus. Ja, Sie haben gut gemacht, zu uns zu gehen. Diese Bauchschmerzen, haben diese Bauchschmerzen plötzlich angefangen oder eher langsam? Also eher plötzlich nach dem Essen. Und dann ist es immer schlimmer geworden. Okay. Wo genau sind die Schmerzen? Mittig, Oberbauch oder linksseitig, rechtsseitig? Also wenn ich mir das so überlege, dann gehen die rundherum. Die sind so ziemlich weit oben und Ja, so die gehen einmal im ganzen Kreis rum. wie gürtelförmig meinen Sie, oder? Ja, so kann man das beschreiben. Sind die Schmerzen dauerhafter oder gehen sie wieder weg? Nein, die sind eigentlich immer schlimmer geworden und die sind nicht weggegangen, nein. Also ein bisschen weniger durch das Ibuprofen, aber als das dann, ne, dann hat es auch wieder angefangen. Und heute Nacht habe ich fast nicht geschlafen, weil ich eben auch solche Schmerzen hatte. Und zudem habe ich in der Nacht auch noch so geschwitzt. Da musste ich mir zwischendurch noch wieder ein frisches Nachthemd anziehen und mir ein Handtuch ins Bett legen, weil das alles nass geschwitzt war. Und ja, also das ist irgendwie gar nicht gut. Frau Franke, können Sie bitte Ihre Schmerzen genauer beschreiben? Sind sie eher dumpf, drückend, brennend? Boah, wie kann man Schmerzen beschreiben? Das ist schwierig. Ich würde die als dumpf, aber dumpf schneidend vielleicht so beschreiben. Dumpfe Schmerzen. Ja, aber auch schneidend. Ja. Wie stark sind die Schmerzen auf einer Schmerzskala, wobei 1 sehr leichte Schmerzen, 10 starke Schmerzen entspricht? Also da würde ich schon sagen, die sind bei 8, ne? Die Ja. sind richtig heftig, ja. Ja, Sie haben sehr starke Schmerzen. Könnten Sie bitte bis Ende des Gesprächs diese Schmerzen aushalten? Oder Ja, ich hatte ja auch noch mal Ibuprofen genommen. Ich denke mal, dass ich das schon aushalten kann. Okay, super. Frau Franke, hatten Sie schon, früher schon einmal diese ähnliche Beschwerden? Also, wenn ich so überlege, vor 4 Tagen, da hatte ich auch schon mal, da hatte ich so Pfannkuchen gegessen, auch schön mit viel Öl gebraten. Und da ist es mir auch schon nicht gut gegangen. Aber das ist dann wieder besser geworden. Aber so starke Schmerzen wie jetzt, das habe ich noch nicht gehabt. Ja, Sie haben nur vor 4 Tagen einmal gehabt. Ja, sonst früher kenne ich das nicht, nein. Oh, ja, okay. Sie haben erwähnt, dass Sie sich übergeben mussten. Mhm. Das war heute Morgen. Nur heute Morgen. Heute Morgen musste ich einmal, ja, genau. Ja, wie sah das Erbrochen aus? Ja, das war so gelblicher Schleim. Ja. Hatten Sie Fieber oder haben Sie Fieber oder Stuhlkrampf? Ich habe mich nicht gemessen, aber ich habe auf alle Fälle habe ich wahnsinnig geschwitzt in der Nacht. Vielleicht hatte ich tatsächlich Fieber, ja, das kann ja auch sein. Haben Sie in der letzten Zeit ab oder zugenommen? Ja, also ganz bisschen habe ich in letzter Zeit abgenommen. Habe mich schon gefreut, dass ich 1 Kilo weniger hatte. Aber das ist vielleicht so. Ja, weniger als 1 Kilo, meinen Sie, oder? Ja, oder 1 Kilo ist es weniger gewesen. Aber das ja. 1 Kilo weg oder drauf, das merkt man ja kaum. Ja, kein Problem. Wie ist Ihr Appetit? Also normalerweise gut, aber jetzt natürlich im Augenblick, boah, darf ich gar nicht an Essen denken. Ne? Nicht gut essen können. Nein, zurzeit natürlich nicht mit diesen Schmerzen und mit der Übelkeit. Ja, verstanden. Haben Sie Probleme beim Wasserlassen oder Stuhlgang? Zum Beispiel Urinverfärbung bemerkt. Das ist mir nicht aufgefallen. Aber so genau habe ich da auch nicht geguckt. Nee. Oder beim Stuhlgang. Haben Sie etwas Ungewöhnliches bemerkt? Was mir aufgefallen ist, dass ich jetzt also in den letzten Tagen extrem Blähungen hatte, ja. Ja. Okay. Kein Problem mit Stuhlgang und Wasserlassen. Habe ich richtig verstanden? Ja, halt nur ein bisschen Blähungen, ne? Ja, ein bisschen Blähungen. Mhm. Sie haben Probleme mit Schlafen, weil wegen Ihren Schmerzen. Jetzt wegen der Schmerzen halt, ne? Ja. Weil mir auch so schlecht ist. Okay. Frau Franke, waren Sie früher beim anderen Arzt wegen dieser Beschwerden? Nein, ich bin zwar regelmäßig in ärztlicher Behandlung, aber jetzt deswegen bin ich nicht zum Arzt gegangen. Aber jetzt ging es mir so schlecht, dass ich gedacht habe, da muss ich gar nicht erst zum Hausarzt gehen, da komme ich gleich hier zu Ihnen. Okay. Gibt es bestimmte Auslöser für diese Beschwerden? Sie ja, das haben... sagte ich ja, dass es nach dem Essen gekommen ist. Ja. Und beim ersten Mal, als es noch nicht so schlimm war, da hatte ich ja Pfannkuchen gegessen und jetzt hatte ich auch ein bisschen fettige Bratkartoffeln. Ich denke ja, mal, dass das vielleicht doch ein bisschen viel Fett war, was ich da hatte. Ja, verstanden. Frau Franke, ich würde über Ihre Vorgeschichte fragen. Ist Ihnen irgendwelche chronische Erkrankungen bekannt, wie Ja, Bluthochdruck, gut. Diabetes? Ich weiß, dass ich ein bisschen Bluthochdruck habe und ich habe auch ein bisschen erhöhte Blutfettwerte. Ne? Und was mir wirklich zu schaffen macht, mit ziemlicher Regelmäßigkeit habe ich so Migräneattacken. Und dann geht es mir wirklich schlecht. Ja. Da muss ich eben auch Medikamente nehmen. Ne? Ja, seit wann haben Sie Bluthochdruck? Ah, das ist noch nicht so lange. Ich bin ja noch nicht so alt. Also, ne? Aber ja, vielleicht so 4 Jahren, 3, 4 Jahren hat man das festgestellt. Und da hat man dann eben auch gesehen, dass die Cholesterinwerte so ein bisschen hoch sind. Ne? Ja, Cholesterin, erhöhte Cholesterinwerte auch hat seit 2 oder 4 Tagen festgestellt. Ja, 4 Jahre, ja, ja, ja, Entschuldigung, ja. ja. Ja, da hat man damals gleichzeitig irgendwie bemerkt dann, ne? Ja, Und die verstanden. Migräne, damit schlage ich mich schon seit der Pubertät rum, ne? Okay. Haben Sie regelmäßige Medikamente eingenommen Ja, oder ich nehme nehmen was Sie? gegen den Bluthochdruck, aber ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, wie das heißt. Und dann habe ich auch so eine spezielle Tablette, die ich bei Migräneanfällen nehmen soll. Aber ich habe jetzt tatsächlich die Zettel, weil es mir so schlecht ging, habe ich die Ja, haben Sie Zettel die? gar Ja. nicht mit. Ich kann Ihnen das jetzt Ach gerade nicht sagen. so. Dann müssten Sie wegen der Namen bei meinem Hausarzt anrufen. Ja, Oder ich melde mich nachher noch bei Ihnen. ja, kein Problem. Ich kann Ihren Hausarzt erfragen, aber sie kann gerade nicht diesen Namen erinnern. Von den Medikamenten, nein, die weiß ich Ja, nicht. okay. Sind Sie früher schon einmal operiert worden? Ja, ich hatte hier so einen Blinddarm, ne? So als junge Frau, als was weiß ich, mit 18 oder 17 muss das gewesen sein, ne? Aber sonst keine weitere Operation. Okay. Sind bei Ihnen gegen etwas allergisch bekannt, gegen Allergien bekannt oder Unverträglichkeiten bekannt? Nee, allergisch bin ich eigentlich auch nix, ne? Sind Sie vollständig geimpft? Auch Gegen Coronavirus? Corona, ja. Gegen Corona habe ich 3 Impfungen, ja. Waren Sie in der letzten Zeit im Ausland gewesen? Im Ausland? Nein, bin ich nicht gewesen. Okay. Trotz der Ferien. Ja, Frau Franke, ja, haben Sie regelmäßige Periode? Ja, das funktioniert ganz gut, ja. Ja, besuchen Sie regelmäßig beim Frauenarzt? Ja, natürlich, also zu dieser Krebsvorsorgeuntersuchung und jährlichen Kontrolluntersuchungen gehe ich immer Oh, hin, ja. super. Könnte es sein, dass Sie schwanger sein könnten, oder? Nein, also da bin ich mir ganz sicher, dass ich nicht schwanger bin. Okay. Okay, Frau Franke, rauchen Sie? Ja, so eine Schachtel am Tag brauche ich schon, ja. Seit wann rauchen Sie? Ja, seit ich 20 bin. So wahnsinnig bin. Ja, Sie rauchen viel. Wenn Sie Ja, das Rauchen aufhören möchten, können Sie mir melden. Und kann ich gerne helfen. Ah ja, das ist vielleicht ein Angebot. Mal gucken, ja. Okay. Trinken Sie Alkohol? Ja, also nicht so viel. Also ich trinke wohl abends mal so 1, 2 Flaschen Bier, eins zum Abendbrot und eins dann noch so zum Fernseh gucken oder so. Und wenn wir feiern, dann trinke ich natürlich auch mal ein paar mehr Bier. Oder dann gibt es auch mal ein bisschen hochprozentige Geschichten. Aber so regelmäßig eigentlich nur die ein, zwei Bier. Ich möchte noch mal fragen, Sie trinken regelmäßig abends ein oder zwei Flaschen Bier. Ja, fast regelmäßig zwei Flaschen Bier, kann man sagen. Seit wann trinken Sie? Och ja, so seit ich erwachsen bin, so mit 30 habe ich das angefangen, ja. Hm. Ja, mit 30 ist ja okay. Nehmen Sie sonstige Drogen? Nee, also mit anderen Sachen habe ich keine Experimente gemacht, nein. Okay. Frau Franke, leben Ihre Eltern noch? Ja, meine Eltern leben beide. Ist in Ihrer Familie oder in Ihren Eltern irgendwelche chronische Erkrankungen bekannt, wie auch Meine Bluthochdruck, Eltern sind ganz gesund. Herzkrankheit? Nee, meine Eltern sind beide ziemlich fit und gesund. Einen Bruder habe ich, dem geht es nicht so gut. Der hat eine Leberzirrhose. Leberzirrhose. Was sind Sie von Beruf? Ich bin Laborantin in der Chemieindustrie. Oh, interessant. In Chemieindustrie. Ja. Das wäre spannender Beruf. Ja, sind Sie verheiratet? Ich bin verheiratet, ja. Haben Sie Kinder? Ja, wir haben zwei Kinder. Wir leben auch zusammen und die Kinder gehen noch zur Schule natürlich. Ne? Ja. Sind Ihre Kinder gesund? Ja, die sind gesund, zum Glück, ja. Mhm. Frau Frank, treiben Sie regelmäßig Sport? Ja, also ich fahre schon regelmäßig mit dem Fahrrad in der Gegend rum, wenn ich irgendwas zu erledigen habe. Und hin und wieder, wenn ich mal gute Vorsätze habe, mache ich auch mal für ein paar Tage Gymnastik, aber das hört meistens schnell wieder auf. Regelmäßig Sport würde ich nicht sagen, nein. Verstanden. Ja. Frau Franke, meinerseits habe ich wichtige Frage gestellt. Möchten Sie etwas hinzufügen oder haben Sie Fragen? Ja, ich möchte natürlich jetzt wissen, was man gegen diese Schmerzen machen kann und woher die denn wohl kommen. Ja. Ne? Und ja, halt auch was ich dagegen tun kann, damit das endlich aufhört mit den Schmerzen, dass das auch nicht wiederkommt. Ja, verstehe, Frau Franke. Jetzt erstmal zuerst, wir müssen, werde ich Sie körperlich untersuchen, dann ein paar diagnostische Maßnahmen durchführen. Dann kann ich etwas genauer sagen. Aber nach bisherigen Angaben gehe ich von Bauchspeicheldrüse Entzündung aus, meine. Und ja, was kann man da machen? Ja, ich werde Sie Blut abnehmen, um diese Diagnose zu bestätigen. Dann werde ich diese Therapie anfangen. Aber müssen Sie bei uns bleiben. Ich muss stationär da bleiben. Ja. Das Oh ist je. sehr wichtig, Ja, also ich weil meine, so wie ich mich fühle, freue ich mich natürlich aufs Bett. Aber die Kinder werden natürlich gucken, wenn die Mutter nicht nach Hause kommt. Ja, da muss ich mal nachher gleich bei meinem Mann anrufen, dass der die Kinder von der Schule abholt. Ja. ja, Ihre Gesundheit ist sehr wichtiger. Deswegen Sie müssen ins Krankenhaus bleiben, um weitere Untersuchungen durchzuführen. Okay. Okay. Na gut, okay. Nehmen Sie im Wartezimmer Platz Okay, und mache dann ich. rufe ich auf. Ja, gut, danke schön. Dankeschön. Haben Kollegen noch Fragen? Ich habe keine Frage. Frage erhält. Ich habe eine Frage. Ja. Sie arbeitet in Chemie. Ist Ihre Arbeit mit bestimmten gesundheitlichen Gefahren verbunden, oder? Ach so. Nein, wir haben ein ganz gutes Sicherheitssystem und unser Laborleiter sagt, also eigentlich sind wir ganz sicher. Na, danke. Weitergehen, Nala. Okay. Okay, ja, geht jetzt zackig weiter. Los. Okay, gut. Guten Abend, Frau Oberärztin. Ich habe heute eine neue Patientin aufgenommen, die ich vorstellen möchte. Haben Sie Zeit dafür? Ja, natürlich, klar. Ja, okay. Die Patientin heißt Petra Franke. Sie ist am 18.07.82 geboren. Sie ist 80 Kilogramm. Und 1,73 Meter groß. Die 40-jährige Patientin stellte sich bei uns seit gestern Abend bestehende dumpfe Bauchschmerzen in Ausstrahlung mit dem Rücken vor. Mit Ausstrahlung in den Rücken, oder? Ja, in den Rücken. Ja. Die Schmerzen hätten plötzlich angefangen und seien postprandial aufgetreten. Die Schmerzen hätten sich im Verlauf der Zeit verstärkt. Auf eine Schmerzskala legen bei 8. Die Patientin berichtete, dass gegen diese Schmerzen einmal Ibuprofen eingenommen. Das hat ihnen ein bisschen geholfen. Die Patientin gab an, dass vor 4 Tagen auch ähnliche Beschwerden gehabt habe. Diese Beschwerden hätten postprandial nach dem fettigen Essen aufgetreten. Moment. Also die Beschwerden sind nach dem Essen aufgetreten, ne? Das ist ja, Auftreten aber. Ist Bewegungswert, ne? Ja. Ja. Außerdem klagte die Patientin über Blähungen, Nachschweiß, Nausea. Nausea und Emesis und Insomnia. Heute Morgen habe die Patientin einmal erbrochen. Das Erbrochene sei gelblich. Als Vorerkrankungen nannte die Patientin eine arterielle Hypertonie, Hypercholesterolemie und Migräne. Die Patientin nimmt regelmäßig ein paar Medikamente ein, aber sie konnte sich nicht daran erinnern. An dem Namen des Medikamente. An den Namen der Medikamente, okay. Mit erinnern. Und sie habe keine Medikamentenliste dabei. Okay. Mhm. Sie ist mit 18. Lebensjahr appendektomiert worden. Mhm. Bei Ihnen ist nicht Allergien, keine Allergien bekannt. Sie bei ist ihr ist keine Allergie bekannt. Ja, stimmt. Ja, bei ihr mhm. ist keine Allergien bekannt. Sie ist vollständig geimpft. Mhm. In der gynäkologischen Anamnese berichtete die Patientin, dass sie regelmäßige Periode habe und bei ihrem Frauenarzt regelmäßig besucht. Die Patientin oder Frau Franke rauche seit 20 Jahren ein Schachtel pro Tag, was 20 Packungen ja entspricht. Mhm. Sie trinke abends mit oder seit 10 Jahren ein oder zwei Flaschen Bier, mhm. aber am Feier auf oder am Feiertagen mehr trinken. Mhm. Mehr trinken. Die sonstigen Drogen wurden Drogenkosten wurde verneint. Mhm. Ihre Mutter und ihr Vater haben keine chronische Erkrankungen, aber ihr Bruder leidet an Leberzirrhose. Mhm. Sie ist Laborantin von Beruf in einer Chemieindustrie. Mhm. Sie ist verheiratet und hat jetzt zwei gesunde Kinder. Mhm. Und sie lebt mit ihrer Familie zusammen. Mhm. Sie treibt nicht regelmäßig Sport. Mhm. Ja, diese anamnestische Angabe spricht für akute Pankreatitis. Mhm. Als differenzialdiagnostisch könnte es Hepatitis. Ja. Und Cholelithiasis. Ja, genau. Hm. Ulcus ventriculi sein. Mhm. Hm. Ja. So, um die Verdachtsdiagnose zu bestätigen, würde ich folgende diagnostische Maßnahme durchführen. Zuerst mhm. Werde ich die Patientin körperlich untersuchen. Worauf achten Sie da besonders bei der körperlichen Untersuchung? Beim Auskultation und Auskultation und Palpitation bemerke ich versuche ich Ungewöhnliches zu bemerken, zum Beispiel Abwehrspannungen oder genau. Darngeräusche, Änderung. Mhm. Ja, oder vielleicht auch die genaue Lokalisation der Schmerzen, ne? Ja, stimmt. Auch gibt es, mhm. Gibt es Hautverfärbung. Ob, ja, ob es sowas gibt, genau, kann man mhm. gucken, genau. Mhm. Oh ja, richtig, genau. Mhm. Ja, gut, was machen Sie noch mit der Patientin? Ja, dann würde ich Abdomensonographie durchführen. Mhm. Und danach Blut abnehmen. Mhm. Was, in welcher Hinsicht lassen Sie das Blut untersuchen? Ja, ich werde Blut abnehmen. Ja, was soll im Labor untersucht werden? Welche Werte fragen Sie ab? Ja, am wichtigsten die Pass- und Amylase-Werte. Auf alle Fälle, ja. Außerdem, um meine Differentialdiagnose auszuschließen, werde ich auch Cholestase-Parameter bestimmen. Mhm. Auch Hepatik-Leberwerte. Okay, ja. Und natürlich Blutbild. Ja, logisch. Ja. Ja. Dann. Kann man im Rahmen der Sonographie, könnte man da die Bauchspeicheldrüsenentzündung manifestieren, also sehen, diagnostizieren, bestätigen? Mit Hilfe von Sonographie? Ja. Ja, kann sein. Ich kann auf der Sonographie zum Beispiel Wanddicke Wand sehen. Oder ich suche, ob es eine Nekrose gibt oder eine freie Flüssigkeit. Freie Flüssigkeit gibt. Okay, gut. Gut. Jetzt für den Fall, dass es sich bestätigt, dass die Frau tatsächlich eine Pankreatitis hat, was wäre dann die Therapie? Ja. Das braucht die relativ zügig. Ja. Ich werde zuerst natürlich stationär aufnehmen, dann Nahrungskarenz anordnen. Ich werde intravenös Zugang anlegen. Auf alle Fälle, genau. Ja. Okay. Und was kriegt sie über die Infusion? Flüssigkeit und? Nahrungs- und Elektrolyte. Und vor allen Dingen, die hat doch solche Schmerzen. Die Frau hat Schmerzen, die hat Schmerzen. Ja, Analgetika. Ja, da wartet die ja nur drauf. Genau, ne? Die braucht endlich ihren Tropf, da ihre Infusion, damit die Schmerzen besser werden. Genau. Gut. Wenn sie eine Entzündung hat, was macht man denn noch? Entzündung werde ich eine Antibiose verordnen. Die wird ja relativ stramm gelegt, die Frau. Was machen Sie noch mit der? Die kriegt ja Bettruhe erstmal, ne? Ja. Also, was braucht sie dann noch? Ich werde auch ERCP durchführen. ERCP. Ja, das ist okay. Wenn die Gallenblase Probleme macht, ja, okay. Aber nee, ich meine noch was anderes. Die liegt ja nun wahrscheinlich ein paar Tage ziemlich immobil im Bett. Was müssen wir denn da noch machen? Ja, ich werde Heparin auffangen. Jawohl. Ja, stimmt. Genau, Thromboseprophylaxe und Thromboseprophylaxe. Einmal Heparin und vielleicht auch noch Kompressionsstrümpfe, ne? Ja, genau. Sehr gut, okay. Gut, ja, dann haben wir es ja schon. Dann bin ich gespannt, was bei Ihren Untersuchungen rauskommt. Lassen Sie mich wissen, wie es der Patientin geht und vor allen Dingen, ob sie ihre Schmerzen los wird und ob sich das bestätigt, dass sie wirklich eine Pankreatitis hat. Ne? Okay. Okay, gut. Sehr schön. Ja. Ja, war doch perfekt. ist doch alles sehr gut gelaufen. Ja. Außerdem nach dem Entlassen der Patientin würde ich etwas ein paar Empfehlungen geben. Zum Beispiel, die Patientin beachtet auf Lebensstil, ne? Lebensstil, ihre Nahrung. Oder genau. Hm. Ja. Alkohol konsumieren. Ja, logisch, klar. Ne? Mhm. Gut. Ja. Also ich denke mal, das war sehr gut heute Abend. Ich habe gerade überlegt, irgendwann mal, wenn irgendwas Sprachliches war, habe ich eigentlich immer gleich gesagt. Ich bin immer gleich dazwischen gegangen. Aber jetzt versuchte ich, besser zu werden. Ja, nee, das ist ja auch gut gelungen. Ja. Ist doch super gelaufen. Also sowohl das Anamnesegespräch als auch die Präsentationen waren doch relativ einwandfrei. Ich habe da nicht viel entdecken können. Und ich glaube, Sie können sehr zufrieden sein heute Abend. Ja. Ne? Mhm. Okay. Alles klar. Vielen Dank. Dann lassen wir es dabei für heute bewenden und für diese Woche. Ist schon wieder fast rum, die Woche. Ja. Herr Gündis, wir sehen uns am Dienstag wieder, ja? Er rechnet, ist doch ist da, ja. Ja, glaube ich, ja. Nächsten Dienstag, glaube ich. Ja, wir sehen uns Dienstag wieder. Ansonsten machen wir jetzt Feierabend und da wünsche ich Ihnen allen ein gutes und erholsames Wochenende. Dankeschön. Ja? Vielen Dank. Okay, schönen Abend für heute. Schönen Abend. Tschüss. Ciao. Tschüss.